Boys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Und mit Martin. Ja, hallo. Und widrige Umstände, wir sind irgendwie alle, oder Dominik ist nicht krank, aber der Rest? Ich bin nicht krank, aber ich bin klimatechnisch nahezu verhindert, weil die Temperaturen knocken mich komplett aus. Genau, das wollte ich noch anschließen. Wir haben heute das Fenster offen, dementsprechend auch ein bisschen mehr Atmosphäre. Das gefällt dem einen oder anderen. man könnte auch sagen, es rauscht mehr, weil draußen die Straße befahren ist. Aber wie gesagt, alles andere ist, glaube ich, Tierquälerei. Wenn wir das Fenster zumachen, dann... Ja, definitiv. Es ist heute die Folge 34. Wir haben ja die 32 leider verpasst. Ja. Und ich frage mich gerade, ob wir nicht eigentlich immer die Folgennummer am Anfang sagen sollten. Oder wollen wir das eher nicht? Ja, ich verpeil's halt wieder. Wahrscheinlich. Wenn wir jetzt versprechen, dass wir immer sagen, das ist jetzt Folge 34, dann... Ja, müssen wir nicht, aber ich finde es immer ganz... Haben wir es wieder vergessen. Ich finde es ja halt ganz in Ordnung, gerade weil ich ja diesen... Ich habe ja diesen Drecks-iPhone-Bug. Ich weiß nicht, ob den die anderen auch noch haben, aber ich glaube, es ist nicht nur ich betroffen, dass wenn ich irgendwie 3 ungehörte Podcasts habe, den untersten, den aktuellsten anklicke, dass ich dann den ältesten losspiele. Verstehe. Und das merke ich dann immer erst, wenn da jemand sagt, also altes Zeug spricht, was ich schon kenne. Aber Fanboys hört man immer sofort, wenn es rauskommt. Ja, aber dann ist vielleicht trotzdem noch eine alte Folge drauf und man hat es ja, nee, live kann man ja nicht mehr mithören im Moment. Also Folge 34 diese Woche. Also wir sollten das öfter wiederholen, damit die Leute, die mitten reinspringen, auch wissen, welche Folge es ist. Genau. Ich weiß ja nicht, ob man sich die Zahl besser merken kann als den Unsinn, den wir am Anfang reden, aber das ist, glaube ich, jetzt eine Meta-Diskussion. Genau. Falsch gemacht haben wir irgendwie auch viel, aber ich habe wieder nichts aufgeschrieben. Ich habe auch wieder gar keine Erinnerung mehr an, was war letzte Woche eigentlich. Also Dominik hat irgendwelche Prognosen zum HP Touchpad losgelassen. Genau, das war ja vor der Gamescom, dann kann ich ja über die Gamescom auch noch was erzählen. Und das war nach der Gamescom. War das nach der Gamescom? Ja. Es war vor Loriot und... Nee, es muss vor der Gamescom gewesen sein. Wir haben ja schon am Donnerstag vor der Gamescom aufgenommen. Stimmt, definitiv. Richtig. Genau. Der Podcast für geistlich verwirrte Menschen. Geistlich verwirrt, das auch, Dominik, das auch. Wir sind halt alte Männer und können uns nicht mehr wirklich erinnern, was wir vor 7 Tagen gemacht haben. Ja, es sind ja diesmal auch 8 Tage, deswegen ist einfach ein Tag länger und das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel für uns. Aber... Es hat sich viel getan in den letzten 7 Tagen. Unter anderem gibt es Produkte nicht mehr, oder also es gibt sie schon noch, aber sie sind jetzt wesentlich billiger, weil es gibt sie bald nicht mehr. Ja, es gibt sie angeblich sogar schon wieder wirklich nicht mehr, aber es gibt sie wohl bald wieder. Habe ich gelesen. What the fuck? Es geht um das geliebte HP Touchpad, das wir ja so schön, also totgesagt haben, kurz bevor es dann totgesagt wurde von HP selber. Mhm. Was ist passiert? Sie haben gesagt, sie ziehen sich, also HP, also der Apotheker. Der Apotheker? Der Apotheker hat gemeint, so wir ziehen uns komplett, Der Chef heißt Apotheker. Der Chef von HP heißt Apotheker. Wir ziehen uns jetzt mal aus diesem Hardware-Business da zurück und wir machen jetzt eine SAP-Firma auf. Mhm. Und deswegen machen wir auch nichts mehr mit dem Touchpad und andere Geschichten. Die Frage ist natürlich, wohin sie es verkaufen dann, wenn sie nichts mehr damit machen. Aber der krasse Schritt war so, wir verkaufen mal die restlichen Bestände mal für $99. Was natürlich eine große Freude ist, wenn du es für 500 gekauft hast. Mir ist es im Endeffekt eh egal, weil ich hätte es eh nicht verkauft, weil es hat irgendwie so einen komischen Seltenheitswert und das Bilderrahmen taugt es ja vielleicht noch, weiß ich nicht. Das ist auf alle Fälle seltsame Nummer gewesen, so mal da für 90 Tage oder sowas, für einen sehr geringen Zeitraum so ein Produkt auf den Markt zu bringen und dann zu sagen, ja, lassen wir mal. Das kennt man ansonsten eher von Microsoft oder von irgend so Nokia-Sondermodellen. Gab es nur einen Vergleich, so das Kinphone zum HP Touchpad und das Touchpad hat irgendwie, also das Kinphone hat einen Tag länger ausgehalten sogar. Ja? Ja, ja. Mhm. Da sieht man es mal und Microsoft ist sonst immer so böse. Ja, aber so insgesamt muss man schon sagen, also ich habe ja nicht viel erwartet von HP, was so den langen Atem in Sachen WebOS angeht. Es hat sich leider noch herausgestellt, dass sie es noch schaffen, es zu unterbieten. Definitiv. Ja, zugetraut haben es ihnen ja alle nicht hier, das wirklich zu machen, also was man machen müsste. Das, was interessanterweise Rubinstein ja gesagt hat, so in dem Interview, dass es so eine langfristige Geschichte ist und wir setzen da jetzt voll drauf. Naja, ist das Geschäftsleben. Wenn man es tut, dann muss man es auch länger probieren. Also ich kenne aus dem Brettspielbereich, da sind auch teilweise mal so Marken übernommen worden und dann liefen die ein Jahr nicht, Also im ersten Jahr und dann sind sie wieder abgeschossen worden. Also sowas kann man halt nicht machen. Du machst es entweder ganz oder gar nicht. Ich musste jetzt auch ein bisschen an Apple zurückdenken. Eigentlich hätten die mit der Philosophie ihr Geschäft vor 20 Jahren zugemacht. Oder 15 Jahren. Ja, definitiv. Aber ich meine, den Vergleich hatte Rubinstein auch machen wollen. Aber ich meine, das trifft es auch nicht ganz, weil was sie halt gemacht hätten, haben damals war so eine Runderneuerung. Ja, wir haben hier so ein altes System, das hat massive Probleme und wir machen jetzt einfach mal das auf eine solide neue Basis und das hat Anfangsschwierigkeiten, aber danach wird es besser. Ja. Und der wird's besser Teil, den habe ich beim Touchpad so nicht wirklich gesehen. Also es wäre schon weitergegangen, aber es ist jetzt nicht was, dass das, was Vorhandenes abgelöst wird und so. Also der lange Atem hätte wahrscheinlich geholfen und vielleicht wäre wirklich eine gute Plattform draus geworden. Aber ich hätte sie ihnen trotzdem nicht zugetraut. Was mich hier überrascht hat an der Entscheidung ist, dass man dann auch noch mit Haut und Haaren irgendwie gleich ganz davon gelaufen ist und die PC-Sparte auch noch mit einstellt. Ja, die war ziemlich erfolgreich, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. In den letzten Jahren wohl nicht mehr so, weil halt die PC-Sparte an sich nicht so erfolgreich ist. Also du hast wenig Margen, musst viele Modelle haben und so weiter. Also das ist ein bisschen rückläufig. Es ist schon ein schwieriger Markt und HP ist nicht mehr so der King. Also auch wenn ich so in meinen PC-Land durch die Gegend gucke, da sehe ich eher Dell am Start eigentlich noch. Oder sogar teilweise Samsung, weil die so ultra flaches Zeug haben, was auch ganz nett ist. Aber ein HP-Laptop oder sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen, live bei irgendjemandem. Naja. Ich dachte, die machen bloß Drucker. Stimmt, was ist denn mit den Druckern? Machen sie die noch? Weil sie sich aus dem Hardware-Geschäft ganz so... Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich verkaufen sie das irgendwo hin. Die müssen sie erstmal noch irgendwo hin verkaufen. Das ist ja nur so eine Ankündigung gewesen. Also im Moment, wenn HP keine Drucker mehr macht, dann... Also... Ja. Tja. Aber WebOS kann man jetzt lizenzieren, haha. Echt? Ja. Seit wann? Wo habe ich das wieder verpasst? Das war so eine Ankündigung im Zuge dessen, dass sie es einstampfen, kann man es lizenzieren. Ich dachte, sie wollen es verkaufen an irgendjemanden. Komplett. Ich habe gelesen, man könnte es lizenzieren. Ich weiß nicht, ob das. Oder es wird so eine Geschichte wie mit dem Amiga. Oder dann das OS irgendwie jedes Jahr den Besitzer gewechselt hat. Tja, ja, traurige Scheiße. Aber so als Frühkäufer muss man nicht ganz traurig sein, weil man bekommt zumindest ein bisschen Geld zurück, habe ich gelesen. Vielleicht, da gibt es so eine vage Ankündigung, dass man Geld zurückkriegen könnte, wenn man in einem gewissen Zeitraum gekauft hat, wo interessanterweise irgendwie anscheinend so ein kurzer Zeitraum der Vorbestellzeit sehr, sehr früh nicht mit drin war. Okay. Aber es gibt noch so wenig offizielle Infos. Ich werde mal abwarten. Vielleicht kriege ich ein bisschen Geld. Vielleicht kriege ich ja noch drei Touchpads auch. Also genau, lass ich Naturalien auszahlen. Ich will auch noch so einen digitalen Bilderrahmen. Aber angeblich sind die ja ausverkauft. Ja, ja. Also und angeblich gibt es dann auch wieder welche. Also sie haben es relativ schnell abverkauft, das, was sie irgendwie so in den Store gestellt hatten. Und es, Gerüchte halber, kommt da noch mehr, was sie abverkaufen wollen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht. Ja. Aber, ja. Naja, aber so sind wir halt jetzt irgendwie, Android wird es wohl die zweite Tablet-Plattform, die es so gibt, weil Windows-Tablet glaube ich nicht, auch mit der nächsten Revision nicht wirklich super spannend, weil es zu Windowsig, ja, zu wenig wirklich Tablet und ja. Da muss ich jetzt ganz blöd mal dazwischen fragen, was ist eigentlich aus den Slate-PCs geworden? Ja, nicht viel. Aber sind da Geräte erschienen? Ich kann mich bloß noch an die Ich glaube, von HP glaube ich auch einen. gut. Aber ich glaube, das beantwortet das auch. Gut, ja. Naja, es gibt, glaube ich, schon so ein, zwei von diesen Tablet-Geschichten, aber die gab es ja schon immer. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt so, also es gibt auch diese Gorilla-Glas-Geschichten, es gab auch dieses Dual-Display-Ding, ist, glaube ich, auch kurz mal erschienen. Ich glaube, Lenovo war das. Also ich habe zumindest mal einen Testbericht dazu gesehen irgendwo, fand es eigentlich ganz spannend. Also es gibt diese Geräte, aber sie haben halt so einen Lebenszyklus von einer Iteration meistens. Und dann sind sie wieder weg. Und ich weiß auch nicht, wer sie genau verwenden will für was. Ja. Aber die kommen eben auf Windows 8, wo es ja auch tolle Videos gibt, wie toll Kopieren jetzt ist und so. Tja. Aber kommen wir zu dem anderen wesentlichen Thema diese Woche, das irgendwie neben Loriots Tod und RTL-Berichten über seltsame Veranstaltungen Twitter dominiert zurzeit. Nämlich gestern ist Steve Jobs irgendwie zurückgetreten von seinem CEO-Posten. Ja, und es wirkt irgendwie so, als wäre er gestorben. Es ist ganz komisch, also wenn man die Presse so liest, so. Also es ist voll von Rückrufen. Nachrufen. Nachrufen. Rückruf war das mit HP. Also die Presse ist irgendwie so mit seltsamer Nachrufartikel-Posterei beschäftigt gerade. An sich hat er aber halt einfach gesagt, so es sieht nicht so aus, als würde mein Gesundheitszustand das jetzt noch erlauben, dass ich irgendwie Vollzeit da CEO sein kann. Und wir haben damit gerechnet, dass das passiert. Und ihr wisst, dass also in dem Brief steht halt drin, so es war abzusehen und das war irgendwie auch also es war klar, dass ich das nicht ewig machen kann hier und jetzt mache ich es halt nicht mehr und bin weiterhin Chairman of the Board, glaube ich, und auch Apple-Angestellter natürlich nach wie vor. Aber lass den CEO doch jetzt mal den Tim Cook machen. Ja, genau. Was ja eigentlich die beste Situation ist, die man sich unter den Umständen wünschen kann. Also, dass Steve Jobs eben nicht einfach jetzt weggestorben ist, sondern noch da und versucht es Ganze irgendwie geregelt zu übergeben. So eine geregelte Nachfolge, ja. Ja, das ist halt einfach so wie sie es abgezeichnet hat, geht es weiter. Deshalb finde ich, das, also den Großaufschrei jetzt um diesen Moment verstehe ich so nicht. Nee, das geht mir ganz ähnlich. Also ich war da gestern auch relativ unfazed. Was ist das deutsche Wort dafür? Ich bin schon emotionslos. Wieder so. Emotionslos. Es hat mich jetzt irgendwie nicht so mitgerissen, ne? Weil es war irgendwie so, ja, es war irgendwie, wir haben da auch schon drüber geredet hier in diesem Podcast und in anderen Podcasts. Das war abzusehen, dass es irgendwann passiert und jetzt ist es halt passiert. Und es wird jetzt halt spannend, wie es mit Apple weitergeht, aber das ist jetzt nichts, wo man irgendwie jetzt sich die Woche drüber aufregen kann und was man irgendwie in den nächsten Monaten überhaupt erst absehen kann, sondern da muss man jetzt erstmal Jahre gucken, wie die Richtung weitergeht. Das denke ich mir auch und so. Ich meine, selbst so diese hochemotionalen Postings von diversen Apple-Entwicklern checke ich auch so nicht. Also, Also ist auch nur ein Mensch gewesen. Er hat zwar schon die Richtung gelenkt. Ist mir da besonders aufgefallen. Ja, auch der Gas oder auch Gruber. Ja, da so zack, Choll to my nervous system und sowas. Ja, das sind alles so. Das ist so ein bisschen. Also das ist für mich eine Verehrung an der Stelle, die kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ja. Also vor allem auch. Also ich sehe mich jetzt nicht als Fanboy, um mal den Titel der Sendung aufzugreifen, von Steve Jobs und auch nicht als Fanboy von Apple die Firma. Sondern ich finde halt so die Produkte gut und die Frameworks und die Software. Ja, und deswegen ist es mir auch ein bisschen fremd jetzt da, also klar hat Steve da zumindest als Führungsposition was damit zu tun, dass es die so gibt, wie es die jetzt heute gibt. Aber also da muss man schon einen Gang auch zurückschalten, glaube ich, und jetzt gucken, wie es weitergeht. Jo, genau. Also für meine Begriffe ist das so vom Umfang her auch das, was angemessen ist zu dem Thema. Ich denke auch, ja. Also ja, muss man jetzt gucken. Also es gibt wohl keine Steve Notes mehr. Wir haben die letzte Steve Note quasi gesehen auf der WWDC. Und habe ich hier fast alle Steve Notes gesehen, glaube ich. Also ja, außer MacOS. Naja, so ganz früh auch nicht. Oder ja, so die macOS 9 also, Übergangs. Nee. Du hast macOS 9 sterben. Genau, also ab 2002 habe ich mir wesentlich alle gesehen. Ja. Ja, so die wesentlichen dann. Ja, schade. Mal gucken, wie die nächste Keynote wird. Das ist, glaube ich, noch so das Spannendste. Ja, ich glaube nicht, dass das viel sich unterscheidet. Also, der Stil wird gleich bleiben, die rehearsen auch und so. Also, danach kann man dann sagen, wie langweilig die neuen Nasen sind. Man könnte jetzt hoffen, dass so jetzt, das ist jetzt mal so aus, wenn das mal so durch die Presse durchgeritten ist, dass sie dann Zeit hätten zu sagen, so, und jetzt, um zu zeigen, dass jetzt auch schön weitergeht, machen wir jetzt ein Media-Event und stellen irgendwie alles Mögliche vor, was jetzt bald kommt. Das ist ja auch lange überfällig. Ja, das passiert ja eh. Ja. Also, du meinst, das ist mit den Einleitungs-, aber das ist halt jetzt auch noch passiert. Das ist halt so ein schöner, also das ist halt jetzt eine gute, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt eben zu sagen, so, hier übrigens, nächste Woche gibt's die große iOS 5, iPhone 5, Schnickschnack, iCloud, sonst die was Präsentation. Ja, das finde ich an der Stelle viel spannender, wie sehr sie iCloud verbocken. Aber das ist ja schon auch interessant. Aber dir ist noch was aufgefallen im Kontext von dieser ganzen Reorganisation bei Apple. Und zwar gibt es jetzt natürlich auch dementsprechend eine geupdatete Seite der Chefs oder der Vice Presidents. Finde ich auch ganz spannend. Es ist nicht bei allen größeren Firmen so, dass man so ein dickes Portfolio-Seite hat mit den Entscheidern, also den großen Entscheidern der Firma. Und bei Apple, gibt es halt eine Seite, wo die wichtigen Leute. Die Abteilungsleiter quasi. Da kennt man den einen oder anderen, also gerade so iOS Software Vice President Scott Forstall Und den Mac-Hardware-Präsidenten, den Bob Mansfield? Ja, so kurze Haare, verschämtes Grinsen. Und so. Jonathan Ives und was nicht alles. Aber einer, der fehlt. Ja, weil es ist, es gibt halt so iOS-Hardware, es gibt iOS-Software, es gibt Mac-Hardware, aber Mac-Software, Vice-President, findet sich auf dieser Seite nicht. Das fand ich schon so schräg, ja, weil so iOS ganz vorne dran und Mac gar nicht. Also Mac-Hardware dann wenigstens. Und es wäre ja nicht so, als gäbe es den nicht. Es gibt den ja. Also das ist ja der Verpinscher, Craig Federighi oder wie er heißt. Ja? Federighi, ja. Und warum der auf dieser Seite nicht ist, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Naja, jetzt kam gerade eine Werbung ins E-Mail-Postfach geflattert für die Studenten, die sich jetzt Zubehör für ihren Mac kaufen sollen. Und da wurde tatsächlich Microsoft Office beworben. Naja, gut, das weiß ich nicht ganz. Was ich nicht ganz verstehe. Ja, aber gerade mit der Software. Ich meine, Sie haben ja iWork, was so weit kompatibel ist, dass du es als Student auch nutzen kannst. Ja, aber zu den Studentenmarkt, den bewerben sie seit Jahren mit Microsoft Office. Ja. Ja, das ist nicht neu, aber es ist. Natürlich, ich finde es an der Stelle halt irgendwie ganz interessant. Also, wobei das halt wirklich die Mac-Software in Ecke fehlt. Und weil, ich meine, früher gab es da einen Posten, der beides war. Mhm. Ja, und jetzt gäbe es zwei. Und der zweite ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob wir Craig da so lange sehen werden. Also, ob das da was damit zu tun hat. Also, der nächsten WWDC, wer wird es merken? Man kann ja auch hoffen, dass er nur noch kein Foto gemacht hat oder so. Aber es ist ja nicht abzusehen, dass sie das jetzt irgendwie runterschrauben wollen oder so mit der Mac-Software. Wahrscheinlich nicht, aber eher so die personelle Position, ja, die er wirklich jetzt kurz mal so also für ein Jahr nach also Bertrand abgelöst hat, kann schon sein, dass da noch ein bisschen wackelt und dann durchrotiert wird. Also es gibt schon so, wenn Posten neu besetzt werden, gerne mal so ein bisschen Karussell, bis sich da wieder einschlägt. Wenn man ganz kristallkugeln will an der Stelle, könnte man natürlich auch sagen, so das lohnt sich jetzt gar nicht, da Mac Software zu machen, weil das wird sowieso auch iOS auf Dauer. Und wir werden sehen. Mal sehen. Außerdem gestern auch, als wäre gestern nicht schon genug passiert, wurde WebKit 10 Jahre alt. Wohlgemerkt, WebKit, nicht Safari. Safari kam irgendwie 2-3 Jahre später raus. Das ist richtig. Aber so die Geburt von WebKit, so 10 Jahre. Damals als KDE, so Projekt. Genau, so KHTML. Conqueror. Habe ich mal benutzt, auch eine Zeit lang. Ja, war gar nicht schlecht. Zu meinen Linux-Zeiten war das durchaus. Ja. Ich habe sogar mal Conqueror und den GNOME dann installiert. So, das war nicht einfach, aber es ging. Ja, interessanter Move damals, das wirklich so zu machen. Wer hätte gedacht, dass jetzt so die dominante Browserplattform im mobilen Bereich und auch auf dem Desktop mit Chrome durchaus einen ordentlichen Fuß in der Tür hat. Ja, hätte man damals nicht gedacht. Nee, also das hat in der Tat eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Erstaunliche Entwicklung, auch der andere Geburtstagskandidat gestern. Linux wurde gestern vor 20 Jahren zum ersten Mal so der Öffentlichkeit vorgestellt und zwar mit einer total süßen E-Mail. Verlinken wir an der Stelle auch. Es ist so, Linus schreibt irgendwie an die Minix Mailingliste damals noch so, ich habe hier irgendwie seit April schraube ich an diesem kleinen Softwareprojekt und das ist so ein Betriebssystem für 386 und 486. Das ist nicht so toll, aber ich habe jetzt GCC schon portiert und das wird auch wahrscheinlich nie was anderes unterstützen als AT-Platten, weil ich habe keine SkyCity-Platten, aber guckt euch das doch mal an. Und auch überhaupt nie portierbar werden. Ja, ja. Voll süß. Ja. Ja, da war er vielleicht auch noch so, ich weiß nicht. Inzwischen ist er ein ziemlich arrogantes Arschloch, aber. Ja, man wird alt. Zum WebKit wollte ich noch, weil das habe ich erst noch hinten draufgepackt, weil das ist ja das Schöne bei Versionierungssystemen, du weißt, wie viele Check-Ins es gab und es sind 93.000. 93.000 in 871 und wirklich Subversion. Ja, immer noch Subversion. Das muss ganz schön bitter sein, da zu arbeiten. Nee, aber vor 10 Jahren war es wahrscheinlich noch nicht Subversion, oder? Gerade so. Vielleicht von CVS dann auch migriert mal, das kann natürlich sein. Ich weiß nicht genau, wie da der Pfad war. Aber jetzt noch mit Subversion zu arbeiten in so einem verteilten Projekt, ist es echt, da habe ich immer sehr viel Mitleid mit den Menschen. Das war am Anfang auch ganz, ganz schlimm. Als Apple dann da so reingepowert hat, haben sie sich die ja immer gegenseitig CVS-Tarballs zugeschickt und so. Das war ja richtig übel. Ja, da gab es ja auch, und gibt es glaube ich auch immer noch, diese große Diskussion, wer da wem zurückcontributet oder nicht. Ja, also da gab es lange Schlammschlachten darum, wie Open Source jetzt Apple ist oder nicht an der Stelle. Wobei lustigerweise das KDE-Projekt oder besser gesagt das WebKit-Projekt an der Stelle, das es dann schon war, gar nicht so sehr die waren, die sich aufgeregt haben, weil die waren immer regelmäßig auf der WWDC und haben irgendwie so, wir sind voll die Buddies gemacht mit Apple zusammen. Aber so aus der Open-Source-Ecke wurde halt trotzdem gejammert. Ja, aus der KDE-Seite her, dachte ich. Ja. Nee, auch nicht die Leute, die es wirklich machen, sondern eher so von außen. Das kann natürlich auch sein, böses Apple. Ja. Naja, ist trotzdem eine Erfolgsgeschichte, was Open-Source angeht. So. Definitiv. Super Mittelwehr. Ja, apropos Open-Source. Apropos Open-Source. Naja, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht die beste Überleitung. Eigentlich mehr so, was gestern noch so passiert ist eigentlich. Weil der eine oder andere kennt vielleicht Slashdot. Also das war für mich auch... Aber das kennt man doch nur als Linux-Typ. Also das ist, also da bin, das heißt meine Verbindung zu Open Source. Slashdot liest man als Open Source Nerd. Ansonsten liest man Slashdot nicht. Okay, also dann war ich wohl lange Open Source Nerd. Also ja, stimmt ja auch irgendwo. Also ich habe damals eben auch auf der Uni angefangen, Slashdot zu lesen und der eine oder andere wird das bestimmt auch lesen oder gelesen haben. Und für die Uninitiierten, was ist Slashdot? Naja, das ist halt so heise auf Englisch. Okay, also von den Kommentaren her meinst du jetzt, oder? Ja, von den Kommentaren, von den News, im Prinzip, ja. Ja. Das englische Heise, mehr oder weniger. Wer da schon mal länger gelesen hat, dem ist Commander Taco garantiert ein Begriff. Oder Taco, keine Ahnung, wie man den spricht. Ich lese den immer nur. Und lustigerweise, der hat gestern auch das Handtuch geworfen, beziehungsweise hat so seinen Rücktritt verkündet als Redakteur bei Slashdot. Und er hat damals auch im gleichen Monat angefangen, wie Steve Jobs zu Apple zurückgekommen ist und hat quasi jetzt auch am gleichen Tag wie Steve gesagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Tja, ein Fanboy. Ein Fan, ja, keine Ahnung. Ich habe früher Slashdot gerne gelesen. Mittlerweile nicht mehr so, weil, keine Ahnung. Phasenweise, ich habe es auch früher gemacht. Also damals, wo ich auch noch Version Tracker täglich geguckt habe und alle Software gesagt habe. Also hatte ich ein anderes Internetverhalten. Da habe ich auch noch Kommentare gelesen. Ja, oder The Register habe ich, glaube ich, gelesen. Oh ja, The Register. Und also viele Tech-News-Seiten, die ich jetzt nicht mehr nicht mehr ertrage. Ja. Nicht mehr mit so einem Ding anfassen würde. Ja, gut, dann haben wir, glaube ich, so, oder war das nächste auch gestern? Das war auch nahezu gestern oder vorgestern, ja. Also gestern ist viel passiert, stellen wir fest. Es wurde auf jeden Fall jetzt die Woche öffentlich, dass Apple jetzt auch Interns anstellt, die eine Vorgeschichte haben mit ihren Produkten. Ja, genau. Und zwar haben sie angestellt den Herrn Nicolas Allegra, bekannt auch als Comics, der für jailbreakme.com mehr oder weniger verantwortlich war. Ja. Also diese alle Jailbreak-Geschichten, die direkt über den Browser gingen, sind wohl aus seiner Feder oder zumindest aus seiner Feder so zusammengetragen und die Seite maintained. Ich denke, die Exploits waren nicht alle von ihm, wenn ich das richtig erinnere, aber er hat zumindest halt so diese Webseite dann gebastelt und die Exploits so hingebogen, dass das funktioniert. Ja, finde ich interessant, dass so jemand zu Apple A gehen will und B auch gehen kann. Ja, also es ist so. Wobei, also die Jailbreak-Szene und Apple, die sind ja mitunter schon personell verbunden auf die eine oder andere Art und Weise. Also man hört ja da so einiges. Ah, ja. Aber gut für Apple und im Zweifelsfall auch gut für den jungen Herrn. Wobei ich nicht weiß, ob das so ein spannendes, also vielleicht kriegt er eine spannende Internstelle. Ich habe noch nicht viele spannende Internstellen bei Apple so gehört, aber. Echt nicht? Also ich schon einige. Schon immer, Leute, die bei iLife wirklich was gemacht haben, was dann nochmal ins Produkt reinkam. Leute, die den Produktworkflow gemanagt haben, so wirklich so macOS 10 Builds System. Ja, ich denke viel Verantwortung, aber halt dann auch wenig Anerkennung dafür, wie das halt so mit Interns ist. Tja, naja, ich hätte es damals auch schon gern gemacht noch, aber wir waren halt irgendwie zu alt schon. Ja, wir waren zu alt. Das ist immer unser Problem. Wir waren damals zu alt. Ja, wir waren so am Studiumende und das hat dann keinen Sinn mehr gemacht. Die haben sich gedacht, warum? Ja. Also wir hätten dann gleich irgendwie richtig uns wohl bewerben müssen. Und das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten nur mal reinschnuppern. Naja. Auch ganz gut so. Gut, und dann haben wir da noch Fortsetzungsgeschichten aus dem Leberkäse-Imperium. Ich muss das Buch jetzt doch mal lesen, so wie du dieses Leberkäse zitierst. Ja, ja, also es ist der Sternpunkt Leaks Kindergarten tagt weiter. Es ergab sich jetzt letzte Woche, dass der Herr mit dem Leberkäse jetzt meinte, er hätte die Daten gelöscht, die er eigentlich zurückgeben wollte. Irgendwie verbrannt sogar, oder? Verbrannt. Ich glaube nicht die Daten, sondern den Schlüssel. Also die Daten von dem Schlüssel. Ja, den Schlüssel weggeworfen und irgendwie geschluckt. Also für mich alles total gaga, weil digital und Kopie und so. Und wenn es die Daten sind, die auch bei BitTorrent im Netz sind, das ist alles so ein Medienevent. Ansonsten ja auch nichts, oder? Ja, total alberner Kram. Aber in Albernkeit stehen sie sich ja beide nichts nach, weil der Herr mit dem schlohweißen Haar, der meinte dann irgendwie so, nachdem, ich glaube, zuerst hat er Freitag geschrieben, sie hätten jetzt irgendwie unveröffentlichte Depeschen im Internet gefunden, so auf Hinweis von irgendjemand. Und dann danach hieß es plötzlich, ja, das ist jetzt Kraut gesourced, wir haben da Depeschen ins Internet hochgeladen und die dürfen jetzt irgendwie die Internetnutzer redigieren. Ja, also sind Depeschen weitergelegt worden, so mehr noch, also damals. Ja, also die Außenkommunikation ist auch an der Stelle wieder mal suboptimal, keine Ahnung, was da wirklich passiert ist, auf jeden Fall geht der Kindergarten gerade weiter. Die Leaks-Industrie liegt am Boden. Genau. Hast du ein paar Karlauer vorbereitet hier auf deinem Zettel? Ich habe jedenfalls gehört, dass vom CCC auch nochmal was Offizielles zum Ausschluss kommen soll nach irgendeinem Camp, was Anfang September sein soll. Ein Camp, das Anfang September? Keine Ahnung, Martin Hase hat irgendwas getwittert, dass es wohl noch was Offizielles geben wird, was Begründung angeht, warum Daniel Domscheit-Berg nicht mehr dabei ist. Ich verstehe, der CCC macht jetzt so eine Klausurtagung in Wildbad Kreuth oder so. Genau, da wird dann ausgetüftelt, warum er nicht mehr dabei ist. Genauso posthum wird es dann festgestellt. Weiterhin habe ich gehört, dass Daniel Domscheit-Berg den Ausschluss akzeptiert hat. Ja, das habe ich auch gelesen. Ich hatte einen schönen Vergleich, wer Julian Assange ist und wer Daniel Domscheit-Berg ist. Ich habe den leider vergessen. Aber das ist natürlich sehr gut auch so. Ja, es war irgendwas wie diese Muppet Show Männer auf dem Balkon oder so, aber nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Also der eine war doof und der andere war böse oder so ähnlich, aber ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist alles sehr, sehr albern, was da passiert und die Persönlichkeiten stehen einfach bloß im Mittelpunkt. Leider geht diese ganze Leaking-Geschichte dabei irgendwie so ein bisschen unter. Ein bisschen unter und ich weiß nicht, was ich jetzt persönlich machen würde, wenn ich ein paar Leaks zu Hause rumliegen hätte. Ich hätte jetzt kein gutes Gefühl, die zu OpenLeaks zu geben oder zu WikiLeaks momentan. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und auch gerade noch so. Und an der Stelle kann man ja sagen, so Kryptom gibt es ja schon länger und nimmt auch Leaks entgegen. Ich würde sie wahrscheinlich einfach auf die Dropbox hochladen. Damit wäre sie gesichert, deiner Meinung nach. Ich verstehe. der Herr mit dem weißen Haaren hat ja nochmal irgendwie so einen Twit-Longer-Tweet abgelassen von wegen Daniel Domscheit-Bergs Frau schläft großartig mit der US-Regierung. Ach, oder so. Schläft jetzt? Nee. Ich verstehe. Ich interpretiere da sehr frei. Wir wollen jetzt nicht Teil der Yellow Press werden. Nee, aber das ist eigentlich nach diesem wir verbrennen Schlüssel noch passiert. Ich muss ja leider eigentlich wegen meinen Quellen würde ich nicht, aber da gibt es Verbindungen, also CIA oder FBI hat Kontakt aufgenommen oder sowas. Ja, so irgendwie. Also im Endeffekt diskreditiert. Daniel halt Domscheit-Berg so hatte irgendwie Kontakt mit dem FBI und auf der Hochzeit von Anke Berg oder Anke Domscheit, ich weiß es gar nicht. Domscheit, glaube ich, weil er hieß auch Berg vorher. Er hieß vorher Berg, genau. Das war ja das, was ich nicht mehr wusste. Auf der Hochzeit von den beiden war wohl irgendwie die Freundin von einem Mossad-Agenten eingeladen. Ja, und so geht das über Seiten weiter und man macht sich Sorgen um den Gesundheitszustand dieses jungen Menschen. Ja. Ja, aber insgesamt will man auch nicht drin sein, weil irgendwo, ich glaube, so ein bisschen Paranoia gehört auch dazu, wenn du in dem Business bist. Also, so von außen kann man sich gut belustigen dann auch, aber es ist irgendwie, wie gesagt, die Sache, es wäre eigentlich schön, wenn die beiden eine Plattform aufrechterhalten, wo man hinleaken kann und dann gehen sie weg. Nee, die beiden, ich würde nicht gemeinsam. Ich würde weder noch meine Daten geben wollen an der Stelle. Naja. Wenn es mehr aus dem Kindergarten gibt, dann berichten wir weiter. Ansonsten gehen wir über zu das nächste Thema schließt sich ja quasi gleich ganz schlimm an hier. Ich habe nämlich festgestellt, nachdem ich gestern vom Chaos Radio angerufen wurde, ob ich nicht was erzählen will Okay. 23 und ich. Genau, 23. Nachdem ich gestern angerufen wurde, so, ob ich nicht was erzählen will zu 23 and Me. Da wären wir wieder bei Loriot. Ja. Ja, der Loriot habe ich mittlerweile auch dick. Ja, also, ich weiß. Seit der gestorben ist, kann man den nicht mehr ertragen. Nee, aber mir ist aufgefallen, ich hatte hier noch nichts dazu erzählt, dass ich eben vor ein paar Wochen so ein bisschen Speichel nach Amerika geschickt habe und mal so ein bisschen ausprobiert habe, was da passiert, wenn man Speichel nach Amerika schickt. So, ob du jetzt eingesperrt bist oder was war die? Nee, also es gibt ja diese Firma, ja, also 23andMe, und es gibt auch andere Firmen, die sowas machen. Und gucken sich, also das ist jetzt schwierig, weil man sagt dann immer so gerne, die sequenzieren dein Genom. Das tun sie aber natürlich nicht, ja, weil okay. Das wäre nach wie vor zu teuer. Mhm. Was die machen ist, sie haben so ein System on a Chip, wo es so um die 1 Million Undock-Stellen gibt, quasi für genetisches Material, für DNA-Mini-Stränge. Mhm. Und was sie machen ist, sie nehmen deine DNA, zerschnipseln sie in ganz, ganz viele Teile und werfen das so auf diesen Chip drauf. Und der Chip, der wertet es dann quasi aus, ob da was angedockt ist, gerade an dem einen Ding, das er da analysiert. Und das halt für 1 Million quasi. Und sagt dann eben so, der hat dieses Merkmal, dieses Merkmal, dieses Merkmal, dieses Merkmal. So diese kleinen Stellen heißen SNPs, ja, Single Nucleotide Polymorphism. Und markieren halt Punktmutationen in der DNA, die man dann über statistische Korrelation mit Eigenschaften oder Krankheitsdisposition oder Ähnlichem verbinden kann. Also damit ich es nochmal verstehe, du hast deinen Speichel dahin geschickt, genau. Und die haben nicht dein komplettes Genom sequenziert. Nein. Aus dem Speichel, was ja ginge. Sondern, was ginge, aber teuer ist. Sondern sie haben praktisch nur Marker untersucht, die sie eh schon kennen. Und oder hast du, also du hast also, jetzt nicht, du hast jetzt nicht deine dein DNA-Text zurück oder so. Ich habe nicht meine vollständige DNA am Stück, und, aber ich habe halt wesentliche Teile davon. Ja. So, meine DNA besteht aus 3 Milliarden Base Pairs und ich habe halt so irgendwie 1 Million oder so, und diese Millionen, das sind halt die sogenannten SNPs, die halt als Punktmutationen im Genom identifiziert wurden bisher, die gegebenenfalls halt auch eine Auswirkung haben, phänotypisch. Okay, also du hast einen kleinen Anteil deiner DNA hast du da zurückbekommen, genau. Als Informationsquelle. Genau, du kannst ja da so einen 25 Megabyte Textfile runterladen, wo dann alles drinsteht. So, ja, alle Cs, ja, so. Alle Gs, alle As, alle Ts. Okay. Und die Lowkeys dazu. Oder du kannst das halt auf der Website auch anzeigen lassen, dann schön aufbereitet schon. Sie haben da 200 Merkmale, die statistisch schon ganz okay korreliert sind zu eben SNPs. Teilweise halt auch mehrere SNPs dann auch. Und sagen dir halt dann so Sachen wie das Banale, irgendwie, du hast wahrscheinlich braune Augen und deine Blutgruppe ist A0 und so Kram. Und halt auch, du hast so und so eine hohe, du hast eine 1,x-fache Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu bekommen, zum Beispiel. Okay. Ja. Und wieso macht man jetzt sowas? Weil, wenn man das wissen will, wenn man das noch irgendwie Parkinson, Alzheimer und Co. kriegt, oder? Ich muss sagen, weil es geht? Ich habe es hauptsächlich gemacht, weil es geht und weil es mich interessiert. Also ich habe schon immer so ein Interesse für das Thema an sich gehabt eigentlich, gerade Biologie und Humangenetik, und so das eigene Genom ist dann doch am spannendsten. Ja, weil so eine Fruchtfliege, ja, so, schön für die Fruchtfliege, aber so mit dem eigenen Kram spielen ist irgendwie dann doch cooler. Und ich habe mir auch da lange Gedanken gemacht, ob ich das machen will, weil das hat ja dann doch mehrere Konsequenzen. Und auch Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss dazu. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, das jetzt mal zu machen und zu gucken. Und ich habe es bisher nicht bereut. Und das macht einen irren Spaß, da drin rumzuwühlen und da Open-Source-Tools auch drauf zu werfen und dann so ein bisschen zu graben. Also was kann man da so wühlen? Also du hast jetzt diverse Informationen von der Webseite, die automatisch für dich ausgewertet haben, wie zum Beispiel irgendwie Alzheimer oder so eine Krankheitsdisposition. Genau. So, 23andMe macht da eben so 200 verschiedene Trails. Trades und Kram, was sie da haben. Da sind dann auch Analysen drauf von, wo kommen deine Vorfahren her? Also als Mann hat man den Vorteil, dass man sowohl ermitteln kann, wo die Vorfahren väterlicherseits als auch die Vorfahren mütterlicherseits herkommen, weil das Mitochondrium von der Mutter kommt und das Y-Chromosom sicher vom Vater. Und dementsprechend kann man dann klar sagen, so, du bist hier Haplogruppe so und so und da Haplogruppe so und so. Und also ich weiß jetzt zum Beispiel, dass die Familie meiner Mutter ursprünglich so aus der Ecke Saudi-Arabien mal Richtung Europa eingewandert ist und dass mein Vater so über Sardinien, Balkan irgendwie so vor x-tausend Jahren kam. Ja? Und finde ich interessant. Ja? Und das ist auch so was, das das ist so ein Wissen, das glaube ich vielen es auch leichter machen würde, so ein bisschen so den eigenen Migrantenstatus irgendwie auch so ein bisschen präsenter zu haben. Okay. Ja, aber so an sich steht da eben viel Lustiges drin, schon in den Daten, die du von 23andMe so aufbereitet bekommst. Und wenn du halt da noch tiefer graben willst, dann kannst du eben deine Open-Source-Tool dir nehmen und da gibt es dann auch eine Snippedia natürlich. Okay. Ja, und kannst halt da die aktuellen Forschungsergebnisse nochmal gegenwerfen und nochmal mehr wissen. Und du hast dann im Endeffekt die Rohauswertung von diesem Chip, also du hast der Chip so gemessen, genau, hat. Du hast nicht nur das, was die wieder mit, nachdem sie Statistik irgendwo draufgeworfen haben, sondern auch die Rohdaten, genau. Genau, die kann man dann entsprechend dann auch noch parsen. Aber insgesamt ist es noch ein Weg, das heißt, du bist den zweiten Martin schicken lassen. Nein, ob du auch Daten zurückschickst sozusagen. Also momentan ist es einfach so, sie nehmen Daten, die sie aus Studien gewonnen haben und die werden dann gematcht, aber es ist jetzt nicht so. Also sie sind gerade dabei eben auch so das Ganze noch für die Forschung so ein bisschen aufzubereiten. So seht ihr at home mäßig. Du kannst da so Fragebögen ausfüllen bei 23andMe, so irgendwie, ob du Allergien hast und ob du irgendwie was nicht alles, ja, und ob du irgendwie eher nasses Ohrschmalz hast oder trockenes und so Kram, ja, und darüber wollen sie halt irgendwie dann auf Dauer auch korrelieren, wo das dann, also Forschungsergebnisse erzählen, was das für Snips dann auch sein könnten. Also sie wollen diese, wenn du willst, kannst du der Forschung irgendwie zuträglich sein zumindest. Okay. Aber das ist auch eine Entscheidung, die lassen sie dir. Also du kannst einerseits eben sagen, so ich will da diese Fragen beantworten und andererseits kannst du eben auch entscheiden, ob dein Genom irgendwie anonymisiert auch für Forschung verwendet werden darf. Mhm. Und an sich so nochmal zur Basis zurück, ist es wirklich so, du klickst auf die Webseite, sagst so, will mitmachen und dann kriegst du was geschickt, dann sabberst du da rein und dann schickst du es zurück. Genau, also du zahlst halt irgendwie erstmal $100, dass sie dir was schicken und dann sabberst du da so ein Röhrchen voll und machst ein bisschen Knickknack und Bufferlösung rein und fertig. Und dann kommt der nette FedEx-Mann und nimmt es wieder mit und 4 Wochen später weißt du Bescheid. Okay. Und du hast $100 genau gezahlt. Ja, und dann musst du halt noch irgendwie, also 12 Monate mindestens ein Abo bezahlen. In der Zeit updaten sie dich dann immer mit neuen Forschungsergebnissen auch und so. Das läuft dann irgendwie so auf, weiß nicht, $200-300 raus insgesamt. Okay. Ist wie gesagt jetzt nichts für jeden. Also ich würde empfehlen, sich auf jeden Fall erstmal so auch mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, was es überhaupt bedeutet, wenn man das macht. Ja, also und auch über die Statistik ein bisschen sich zu informieren, was es jetzt heißt, wenn da steht, du hast ein 2-fach erhöhtes Risiko, Lungenkrebs zu bekommen oder was auch immer und dass es halt auch, dass es auch Auswirkungen haben kann, wenn man sich dessen nicht bewusst ist oder auch wenn man sich dessen bewusst ist. Ja, es gibt so Nocebo-Effekte, Gegenteil von Placebo. Also wenn ich dir sage, so hier dieses Medikament, das hilft nicht und macht alles viel schlechter, dann ist das auch so, obwohl das Zuckerpillen sind und ähnliche Effekte könnten sich auch ergeben. Also das ist nach wie vor. Wenn die Wahrscheinlichkeit dir gesagt wird, dass du. Genau. Wenn dir gesagt wird, du stirbst an Brustkrebs, dann kannst du das natürlich hinreichend so einbilden, dass das dann auch passiert. Ja. Ja, also groß also auf eigene Gefahr. Ist auf jeden Fall, man sollte sich der Risiken bewusst sein und dann sollte man sich auch noch der Risiken bewusst sein, dass deine US-Firma dein Genom hat. Also oder die Teile halt. Die Auswertung deines Genoms. Das ist dann natürlich einerseits im Zugriff von irgendwelchen Rechtsbehörden ist, die das gerne beschlagnahmen würden. Und andererseits halt auch immer ein Sicherheitsrisiko, wenn das irgendwie so hinter einem Web, auf einem Webserver irgendwo liegt, dann kommt das im Zweifel auch weg. Ja, also da. Und ist in dem Sinne auch gar nicht anonym, oder? Du hast gezahlt mit deinem Namen, du hast dich angegeben mit deinem Namen, du hast eine Adresse, wo es hin und her geschickt wird. Also ich hätte das auch anonym, also pseudonym machen können. Mhm. Also sie wollten nie einen Ausweis sehen von mir. Okay. Aber ja. Im Prinzip ist es. Okay, also wenn man jetzt nicht andere Daten angibt, also wenn man es normal, diesen Vorgang normal benutzt, dann ist man einfach komplett auch als die Person in der Kartei dann. So als. Muss jeder für sich entscheiden. Ich finde das hinreichend spannend und hinreichend gar nicht so schlimm, wenn das Zeug wegkommt. Also ich für mich persönlich, muss ich sagen. Und deswegen macht es mir auch Spaß, da drum herum zu graben. Ja, und das ist jetzt auch, also so. Ohne jetzt in die Details zu gehen, weil es natürlich zu persönlich wird, aber da stand jetzt aber auch nichts Krasses drin im Sinne von, okay, du hast jetzt keine Weltuntergangsstimmung bekommen mit diesem Paket. Also das ist sowieso alles, es gibt so krasse Marker, dass da jetzt drinstehen würde, du stirbst morgen oder so, solche krassen Marker gibt es mehr oder weniger eh nicht. Ja, aber so Parkinson oder so gibt es doch, dachte ich. Ja, ja. Also es gibt so Erbkrankheiten, da habe ich in meinem Fall jetzt gerade Glück, dass ich irgendwie so gerade die Erbkrankheiten, die ich eigentlich von meiner Familienhistorie erwarten würde, alle relativ wenig habe. Mhm. Ja, und klar stehen da so ein paar Sachen drin, wo du denkst, okay, ja, solltest du jetzt die Vorsorge ein bisschen ernster nehmen. Ja, okay. Ob du das dann auch wirklich tust oder nicht, ist die andere Frage. Ja, aber ich habe da also auch durch mein Studium und so, ich habe ja irgendwie Nebenfach Medizin studiert, an einem Epidemiologie-Lehrstuhl noch dazu, ich musste viel Statistik machen auch und ich habe da so, ich habe ein abgeklärtes Verhältnis zu solchen Zahlen und zu solchen Aussagen und dass das halt jetzt nichts bedeuten muss, wenn da irgendwie 1,7-fach steht. Ja. Ja. Aber, klar, das ist irgendwie, man muss sich schon Man muss sich selbst gut genug kennen, um zu wissen, ob man das alles wissen will. Also das ist ja an der Stelle wirklich nochmal gesagt, psychologisch sich selber da einschätzen können, wie man mit so Zahlen umgehen kann, ist ein sehr schweres Geschäft. Also, also auch wenn man noch so abgeklärt war, wenn es um andere ging und so weiter, wenn es einen selber betrifft und da was Komisches, Schwieriges drinsteht, das ist ein Riesending, ja. So oder so. Das muss man wirklich wissen, ob man das wissen will oder nicht. Aber dann ist es natürlich auch jeden frei. Aber die Illusion, dass man irgendwie mit Statistiken klarkommt und das schon kennt, alles ist eine Illusion, wenn man es selber Leute kann man immer besser zurechtkommen als mit den eigenen. Ja, das wissen wir aus dem Anhalter ja schon. Ah, ein Palfeld. Ja, ein Palfeld. Wie heißt das nicht auf Englisch? Das Palfeld. Das hatten wir schon mal. Someone else's problem. Genau, Sepp. Failed. Ja. So viel zu diesem Thema. Auch auf Anfrage. Und auch wohl nochmal zu hören in diesem Chaos-Radio, was ja bestimmt als Podcast auch erfolgt. Also aber da hast du ein bisschen Angst gehabt, dass du getrollt wirst. Insofern, vielleicht wollen wir das nicht verlinken. Also die Leute, die das jetzt hören, die trollen mich jetzt im Zweifel ja schon, weil ich das jetzt hier gesagt habe. Deswegen ist das ja kein Problem. Also was man sich eben nämlich auch bewusst sein muss, wenn man das macht und dann auch noch drüber redet, ist, dass man sich dann schon auch Anfeindungen aussetzt. Ja, also das habe ich beim Chaos-Radio jetzt nicht gesagt. Aber das ist so. Ich dachte, da hast du es gemerkt. Nee. Nein, das habe ich schon vorher gemerkt. Also da kommen halt dann so Sachen wie, ja, hast du denn nicht Gattaca gesehen? Ja? Und, das ist ein guter Film übrigens. Das ist ein guter Film, aber er ist halt jetzt auch nicht eine Dokumentation an der Stelle. Und also da muss man sich schon auch, gerade wenn man so ein bisschen in diesem Nerd-Umfeld sich bewegt, schon auch Vorwürfe machen lassen, wie dumm man ist und wie unverantwortlich das wäre und so weiter. Wenn so die fort. Daten zu persönlich sind, oder? Das ist so an die Argumentation. Das halt ganz, ganz wertvolle Daten sind und die jetzt da bei der Google-Tochterfirma, um es jetzt überspitzt zu formulieren, ganz schrecklich. Und also an der Stelle muss man dann halt auch so Abstriche machen, was so die eigene Entscheidungsfreiheit angeht, wenn man Wert drauf legt, an der Stelle ernst genommen zu werden nach wie vor. Ja, definitiv. Aber man muss es ja auch keinen sagen, ist ja auch eine Form von Datenschutz. So. Genau, man kann sie auch verschweigen. Ja. Ja, kenne ich auch ein paar, die es gemacht haben und nicht drüber reden. Aber egal. Finde ich ja auch okay. Ja, also gehört ja auch dazu. Mhm. Die Leute, die auf der Seite sind, müssen das auch akzeptieren können. Okay. Jo, genau. Ja, ich habe nämlich noch was anderes. was mir heute beim Support-E-Mail schreiben aufgefallen ist, was den einen oder anderen vielleicht freuen oder zumindest was ihm praktisch auffallen könnte. So in Sachen Mac und Pro-Tipp und so. Ja, und Textsystem. Ja, weil es kommt vor, man möchte irgendwie den zweiten Copy-Paste-Buffer eigentlich mal haben und man hat nicht irgendwie seltsame Tools installiert, wo man irgendwie so eine Copy-Paste-History hat oder sonstige Sachen. Jetzt habe ich zweimal sonstige Sachen gesagt. Egal. Dreimal damit auch. Ja, stimmt. Mist. Aber egal. Man will den zweiten Copy-Paste-Buffer mit Systemmitteln realisieren. Ja, und da gibt's was Feines. Nämlich das Coco-Text-System hat so diverse Shortcuts, die viele Leute gar nicht kennen und die irgendwie aus seltsamen Emacs, VI, sonstigen Zeiten noch herrühren. Die funktionieren alle mit Control oder Steuerung. Also das ist schon mal das erste Ungewöhnliche, was auf dem Mac ganz selten viel Erwähnung findet. Wir verlinken da auch mal eine Liste zu. Aber was ich besonders hervorheben möchte, ist eben die zweite Copy-Paste-Geschichte sozusagen. Nämlich es gibt das sogenannte Killen und das sogenannte Yanken. Und wenn man wenn man killt, dann killt man entweder bis zum nächsten Zeilenumbruch oder wenn man was selektiert hat, dann killt man die Selektion. Das heißt dann auch ganz einfach, dass es weg ist danach. Ja, deswegen heißt es Killen. Ist quasi sowas wie Apfel X. Ja, also Cut. Mhm. Das Tolle an dem Killen ist nämlich, dass es nicht endgültig ist, sondern dass man auch wieder yanken kann aus diesem sogenannten Kill-Buffer. Und yanken heißt an der Stelle, dass es, dass der Text wieder irgendwo eingefügt wird, nämlich da, wo der Cursor gerade steht. Ja. Sprich, man kann mit Ctrl-K beliebige Selektion oder Zeile killen und dann mit Ctrl-Y für yank die an beliebiger Stelle wieder einfügen und auch mehrfach. Genau. Was mich eigentlich, also was ich, was für mich der wichtigere Shortcut ist, ist dann Apfel A, nicht Apfel A, zeig schon, Control Apfel super. Control A, was ans Anfang der Zeile springt, ja, was ja auch in Unix-Umgebungen so an vielen Stellen funktioniert. Und da mit der Kombination kann man dann Control A, Control K machen, um die Zeile zu löschen und nochmal Control K, um die Zeile ganz zu löschen. Also einmal, da hast du den Inhalt weg und dann hast du die Zeile komplett weg. Und so, also wenn man viel mit Text hantiert, ist es ganz praktisch und es funktioniert halt überall, wo das Coco-Text-System verwendet wird. Also ich wäre mir jetzt unsicher, ob es in TextMate funktioniert, die machen was Eigenes, und ob es in BB-Edit funktioniert, weiß ich auch nicht. Hm. Aber so in allen allgemeinen... Was funktioniert auch in Safari, zum Beispiel in Textfeldern. Textfeldern. Und, eigentlich im Prinzip überall. Und schon immer. Gerade sagst Control A, das ist auch noch sowas, was fürs Terminal extrem praktisch ist. Wenn du nämlich irgendwie gerade einen Befehl tippst und man am Anfang was ändern willst, kannst du mit Control A da hinspringen an den Anfang. Und das Gegenstück dazu ist Control E, sprich, da kann man dann ans Ende vom Befehl wieder hinspringen beim Terminal, wenn man da weiter tippen will. Geht wahrscheinlich im Textsystem dann auch, aber habe ich jetzt gerade nicht im Griff, also ich brauche eher immer vorne. Ja, so viel zum Thema Pro-Tipps zum Texteditieren. Kommen wir weiter zu ein gemischter Kessel buntes, heißt es, glaube ich, oder? Ja, so ziemlich. Also auch sehr übergangslos gerade. Sehr übergangslos. Ja, also wir haben auch besser zu dem 23 in nie gepasst. DNA gekillt und gejankt. Echt, hättest du, wieso 23? Also es geht jetzt um candyjapan.com. Weil das so Lutschdinger sind. So Lutsch, ach, weil man speichelt. Ich verstehe. Man sabbert schon. Ich habe vor zwei Wochen was ganz Seltsames gefunden. In meinem Google Plus Feed war das, glaube ich, sogar. Nämlich was heißt candyjapan.com. Und das ist so ein Typ, so ein Expat, der sitzt irgendwie in Tokio, glaube ich, oder in Osaka, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall sitzt er da und hat sich gedacht, ich will irgendwie diese seltsamen Süßigkeiten, die es in Japan so gibt, en masse, die will ich mit der Welt teilen. Ja? Und hat sich eben dann eine Webseite gebaut und hat gesagt, überweist mir doch irgendwie 16,50 Euro im Monat und dann bekommt ihr zweimal, also alle zwei Wochen, so einen Umschlag mit Süßigkeiten drin. Sehr cool. So wirklich so random Süßigkeiten für. Ja, genau, das ist so randomisiert, zweimal alle zwei Wochen quasi Süßigkeiten im Briefkasten aus Japan. Für halt jeweils 8 Euro. Spannend. Ja. Ist jetzt nicht das Billigste. Also beim Lidl gibt es billigere Schokolade, wenn man jetzt irgendwie nur auf Süßigkeiten steht. Ich wollte gerade sagen, sind die zwei Packungen das, was du jetzt für 8 Euro bekommen hast? Genau, das, also ich habe jetzt hier irgendwie so einmal Chelsea Butterscotch aus Japan und Bontan Ame bekommen heute. Das sind so zwei kleine Schachteln mit Süßkram drin. Ist jetzt nicht super billig, aber wenn man so auf diesen Japan-Dreck steht, dann ist das irgendwie schon auch cool irgendwie. Und sowieso Post bekommen ist auch super. Also Japan kann man das international auch vorstellen, so. So wie Brieffreundschaft. Genau, so Candy-Tauschbörse. Candy-Exchange. Mhm. Ah, neues Social Network für dich. Genau. Wir haben gerade vorher Bontaname schon ausprobiert. Jetzt habe ich mir gedacht, wir verkosten einfach mal so, weil wir sind ja im Podcast und da muss man ja irgendwie schmatzen, habe ich gehört. Verkosten wir jetzt Chelsea Butterscotch von Meiji. Das kannst klingt du uns irgendwie sehr nach Harry Potter, ist es aber gar nicht optisch. Nee, gar nicht. Das, nee, optisch ist eher so Blumentapete. Genau, aus, das sind so rosa Blümchen aus Hippie-Zeit. Drauf und so, was so aussieht wie wer das echte irgendwie so ein bisschen. Okay, ja. Gibst du, wir machen das ja eigentlich nur wegen Not Safe for Work, vielleicht kriegen wir mehr geschickt demnächst. Genau, vielleicht kriegen wir japanische Candy geschickt. Riecht nicht wirklich nach etwas, oder? Ja, sieht schon mehr so aus wie so Karamell-Ding einfach. Ja. Sieht sehr unspektakulär aus. Ein Butterscotch. Ah, wer das echte Ja. Wäre das echt den quadratisch und mit Hippie-Tapete. Ja. Also ist nicht, auch, nicht sehr japanisch so. Ist auch durch und durch fest. Ich habe noch nicht getrunken. Ich glaube, das ist auch und durch fest. Ich glaube, wenn du deine Zähne behalten willst, dann solltest du da nicht drauf beißen. Ja. Aber Montaname war dagegen viel japanischer eigentlich, weil das ist so, das ist eine japanische Frucht, die irgendwie so eine große Grapefruit ist, die bis so groß werden kann wie ein Volleyball, habe ich gelesen. Die dann mit Mochi und anderem Kram in Oblatpapier eingepackt wird. Man kann die Verpackung dann quasi mitessen. Man kann sie fast nicht mitessen, weil die so verklebt ist mit dem Inhalt. Also die Konsistenz ist ganz unglaublich. Ja. Seltsam. Ja. Also ich finde das Zeug cool. Sehr süß und irgendwie lecker gewesen. Also das sind jetzt zwei Gewinner hier. Was würde ich beide jetzt nach Japan mögen? Schicken? Aus Deutschland? So. Ich weiß nicht, also das meiste haben die ja schon. Ja. Wo du denkst, das ist was Besonderes, gibt es da nichts? Was so gerne mitgebracht wird, gerade aus München, ist halt der Weißwurst in der Dose. Das ist aber eine seltsame Süßigkeit. Ich wollte auch gerade sagen, eine bayerische süßen Süßigkeit. Süßen Senf dann vielleicht noch. Eine bayerische Süßigkeit, spannend. Bayerische. Haben wir ja so, also, oder zumindest mal eine... Irgendwas typisch Deutsches, also die ganzen Kinderschokolade-Geschichte natürlich, irgendwie so ein Überraschungsei. Ist schon dabei. Ist das überhaupt Deutsch? Ist das nicht in Wirklichkeit Ferrero und Italienisch? Das weiß man da immer nicht so genau. Also die ganzen Ferrero-Geschichten weiß ich auch nicht, wie international die sind. Die tun ja nur immer in der Werbung so. Ich glaube nicht. Ich weiß gelesen, nicht, ob es Moscherie europaweit gibt oder so. Überraschungseier darf man nicht nach Amerika importieren. Weil verschluckbare Kleinteile. Okay. Honigwaffeln. Also eher so aus der Öko-Ecke, so habe ich so ein paar absurde Süßigkeiten. Ja, also wir verkosten Süßigkeiten, wie ihr hört. Und wenn euch Süßigkeiten aus Japan interessieren und ihr ein bisschen zu viel Geld habt, kann man candyjapan.com empfehlen. Und dann kriegen wir alle zwei Wochen ein kleines Päckchen mit Süßigkeiten. Die waren ja zwei Gewinner. Okay, so, jetzt muss irgendwer sprechen, der weniger im Mund hat. Ja, du bist aber jetzt dran. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Gut, dann komme ich mal mit nochmal was ganz anderem. Und zwar hat eine Webseite die Runde gemacht. Die heißt codeacademy.com. Du hast hier geschrieben Codecademy. Wo ich mir schon gedacht habe, das kann nicht ganz stimmen. Code Academy, sehr gut. Nee. Codeacademy.com und was es ist ein interaktives Programmierlern-Tutorial. Ist, glaube ich, JavaScript. Man merkt es unterwegs nicht so genau, aber es ist eher so, okay, mach mal hier ein bisschen, tipp ein bisschen was, genau. Code Academy geht also auch auf dem iPad. Ja. Okay. Habe ich jetzt so kopiert hier. Ah, vielleicht stimmt das dann vielleicht sogar. Vielleicht heißt es ja Code Academy. Vielleicht heißt es wirklich Code Academy. Okay. Auf alle Fälle so eine Serie von Tutorials, wo man einfach live in so einem Prompt im Browser ein bisschen Code eingibt, um mal damit vertraut zu werden, was so ein String ist, was so dieses oder jenes ist. Und ich habe da mal eine Runde durchgemacht und fand es recht eingänglich, weil man macht gleich was. Das finde ich ist zum Lernen immer ganz schick, wenn du nicht nur so theoretisch im Kopf was machst, sondern gleich was tippst. Und ja, Und es ist ja immer so schwer, wie kriegt man so einen Programmiereinstieg von null auf irgendwas? Und das hilft da vielleicht schon. Also deshalb ist es auch JavaScript. Mhm. Danach kann man dann praktisch zumindest auf Webseiten irgendwie mit Inspect Element direkt Befehle auf die Webseite loslassen und vielleicht schon lustige Sachen machen. Ja. Mhm. Ja. Wenn es ein Thema gerade noch einfällt, und das hier auch gar nicht draufsteht, unser bekannter Freund, whatever, von Panic, Stephen Frank, hat ja vor kurzem ein Buch herausgebracht. Ja. Oder ein Büchlein, ein Pamphlet. Sozusagen. Er arbeitet schon am zweiten Teil. Der erste Teil heißt How to Count, Volume 1. Und ist halt auch so eine ganz Low-Level-Einführung ins Programmieren. Und es geht im ersten Teil eben darum, wie werden Zahlen repräsentiert und auf welche Art und Weise kann man zählen und was sind verschiedene Zahlensysteme, also dezimal, hexadezimal, binär. Und das ist auch eine sehr schöne Einführung. So habe ich auch angefangen, Programmieren zu lernen, damals mit Assembler. So seltsame Tutorials von Demo-Gruppen damals durchgearbeitet und die waren vom Aufbau sehr ähnlich und ist empfehlenswert auch. Das kostet irgendwie so $1-2, glaube ich, die EPUB-Version. Ja, über Amazon, glaube ich, verkauft er sie, oder? Oder direkt sogar irgendwo, weiß ich nicht genau. Du kannst das PDF kaufen, direkt von ihm, oder du kannst bei Amazon eben Kindle und so. Sei hier alles mal verlinkt. Die Sprache ist ganz, die Sprache ist nicht so abgespaced, aber der Inhalt eben schon sehr, sehr Basis. Ich finde eine ganz gute Kombination. Jo, sehr gut. Haben wir hier Festplatte versus Beachball und ich weiß nicht, was das ist. Ja, Festplatte versus Beachball. Also ich bin ja eher so ein Mac-Nutzer, der seinen Mac nutzt. Also der überhaupt einen Mac nutzt, weil er ihn nutzen möchte und nicht das machen, was ihr eigentlich hier überhaupt immer tut und im Podcast tut. Nämlich daran rumschrauben oder so Zeug. Was? Du fliegst gleich raus hier. Wir schrauben doch nicht an unseren Macs rum. Ihr schraubt nicht an euren Macs rum, aber ihr, ja, naja, ich will eigentlich den benutzen. Deswegen kaufe ich mir den. Deswegen habe ich mir auch kein Apple Care geholt, weil ich habe der Dame damals am Schalter erzählt, dass wenn der kaputt geht, dass ich ja dann ziemlich dumm dastehe, hat sie mir gesagt. Und habe ich gesagt, so dumm auch nicht, weil dann kaufe ich mir halt einen neuen, was ich auch demnächst vorhabe. Aber dann stand so Don hinter mir und hat den 10 Minuten Beachball gesehen und sagte, das geht so nicht weiter, wir müssen da jetzt was tun und zwar die Platte auswechseln. Wäre jetzt nicht eine Sache gewesen, auf die ich alleine gekommen wäre, dass vielleicht eine ausgewechselte Platte einen Beachball entfernen kann, hat aber sehr gut funktioniert. Wir haben einfach die alte rausgenommen, eine neue rein. Ich habe glücklicherweise noch ein MacBook mit Schublade sozusagen gehabt. Ja, und die war anscheinend schon so angeschlagen, die Platte, und auch so wenig Platz nur noch drauf, dass der so viel Zeit mit dem Lesen des Dateisystems benutzt hat, dass er halt nur noch gebeachballt hat. Jetzt läuft alles eigentlich wieder ganz fein. Die eigentliche Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, warum habt ihr da wieder eine Platte reingesteckt? Weil er sich einen anderen Rechner kaufen will. Es wird nur sein Backup-Rechner werden. Einen Unterschied, ob du jetzt 40 Euro ausgibst oder 300. Für dieselbe Größenordnung. Ja. Ich verstehe das auch an der Stelle, aber es ist nicht... Rechner ohne SSD gehen einfach gar nicht mehr. Na ja, gut, der Rechner mit SSD steht ja für September an. Da werde ich mir dann einen R holen, was dann auch nicht mehr so viel lüftet, hoffe ich. Aber für die Notfalllösung jetzt, um den Monat zu überbrücken, habe ich die 47 Euro gerne auch ausgegeben. Und allgemein sage ich gesagt, wenn an dem Rechner sonst nichts ist, ja, und du hast irgendwie sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr lange unerwartete Beachball-Zeiten bei normalen Dingen, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass I.O. ein Problem ist. Also eben Lesen und Schreiben entweder übers Netzwerk, was dann an deiner Internetverbindung liegen kann, oder eben wirklich auf deiner Festplatte. Und bei dem Symptom, die du da hattest, war es dann wirklich noch obendrauf, okay, das ist die Festplatte, die mitgeliefert wurde bei diesem Laptop. Die Festplatte ist auch schon relativ alt. War einfach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die wirklich kurz vorm Abnippeln ist. Und deshalb war das so eine Notfallmaßnahme, die gleich auszutauschen und dann aber trotzdem nicht viel Geld auszugeben, weil da kommt ein neuer Rechner. Und das Schöne war, dass es wirklich so allerletzte Minute war, so ungefähr. Also man hatte schon nicht mehr migrieren können von der Platte, weil er... Okay, ja, die war dann wirklich... Also ich musste mit Didi Rescue lesen, hatte wenig Fehler dann im Endeffekt. Also der liest ja relativ oft dann die Stellen nochmal, aber ja, es ging nur noch mit Didi Rescue. Also mit etwas so ein Disk-Image mit Disk-Utility konnte man auch nicht mehr machen. Also das war schon so allerletzte Minute. Eine kurze Empfehlung, Didi Rescue ist eben so ein spezielles Tool, mit dem man Images von ziemlich kaputten Platten noch ziehen kann, weil das halt relativ hartnäckig versucht, die Sektoren auszulesen. Und vor allem auch nicht abbricht. Also man kann es auch mit dem, also Didi Rescue ist ein Kommandozeilen Utility, kommt, es gibt auch Didi als Basis Version, die man immer schon hat, aber die bricht halt bei Fehlern ab, beziehungsweise versucht es nicht immer wieder. Und Didi Rescue ist genau dafür ausgelegt, dass du jetzt eine kaputte Platte möglichst sinnvoll noch kopierst. Und ganz einfach installiert mit Brew Install Didi Rescue. Fand ich auch recht praktisch. Früher habe ich mir die irgendwie woher saugen müssen. Und das Schöne ist, wenn du wirklich so eine, wenn du eine Partition wirklich ein Disk-Image von einer, also ein Image von einer Partition machst und es einfach nur .dmg nennst, dann kannst du es einfach auch direkt mounten. Also dass du, also einfach nur, wenn es durchgelaufen ist und nicht in den Anfangsblöcken dieses der Festplatte wirklich was kaputt ist, sodass man nicht mehr wissen kann, was das für ein Dateisystem ist, dann kannst du einfach wirklich nur doppelklicken und dann hast du wirklich so das, was von deiner Platte noch gerettet ist, auf der Festplatte. Und das finde ich sehr praktisch. Jo, dann ist das eine Empfehlung an der Stelle. Und wir kommen zu dem Hörerkommentar für diese Woche. Hallo Martin, Dominik und vielleicht sogar auch Marcel. Ich bin's, der Jakob, und ich hätte heute eine Frage zu Grafikprogrammen auf dem Mac. Und zwar gibt's ja das altberühmte Photoshop, das ich auch zurzeit für Webdesign-Gedöns verwende. Und mir geht's aber um eine Alternative dazu. Es gibt ja die zwei recht berühmten Programme Acorn und Pixelmator im Mac App Store. Und meine Frage ist, wäre sowas eine Alternative dazu? Und was könnt ihr mir dafür eben empfehlen? Ja, das war es eigentlich schon. Vielen Dank. Macht weiter so. Viele Grüße aus der Toskana zurzeit. Und pfiat euch. Ja, pfiat euch. Servus. So, die übliche Frage. Photoshop-Killer. Welchen will man? Gibt es überhaupt welche? Macht es überhaupt Sinn? Ich würde die einfach gleich mal an Marcel weiterleiten. Marcel ist ja so der am meisten mit Grafik macht hier. Ja, hallo Jakob erstmal. Die Sache ist die, was willst du eigentlich damit machen? Denn Photoshop ist ja eigentlich so ein Hybridprogramm, mit dem man alles und nichts tun kann. Also zum Beispiel das Zeichnen. Fürs Zeichnen benutze ich auch durchaus noch andere Programme. Habe ein bisschen Painter probiert früher. Habe mir vor kurzem ArtRage Pro auch noch geholt. Das war relativ günstig, ist dafür auch relativ schlecht. Aber ja, also ganz nett, eben auch um Farben zu mischen und ja, ein bisschen zu zeichnen. Die meisten benutzen ja Photoshop nicht zum Zeichnen. Deswegen nehme ich auch an, dass du das nicht tust, sondern eher so, um Grafik zu bearbeiten. Er meinte ja Webgedöns. Genau, da schneidet man sich dann Button zurecht und sowas. Alternativen, ja, gute Frage. Was sind die Alternativen? Ich habe wenig ausprobiert. Also ich kann für Pixelmator ein bisschen berichten. Ich denke, Dominik kann was zu Acorn sagen. Ein bisschen, ja. Ich muss sagen, ich benutze gerade Pixelmator immer mehr, auch aus dem Grund, weil ich es benutzen will, weil Photoshop starten ist irgendwie immer noch langsam, auch mit SSD und irgendwie dickem iMac, ja, und Pixelmator ist dagegen halt ein sehr leichtgewichtiges Programm. Ja, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Funktionsumfang und was man damit dann machen kann. Aber so für die Standardfälle von ich muss mal hier ein bisschen rumresizen und da ein bisschen Transparenz reinmachen und irgendwie hier was abrunden und da was zusammenstöpseln, geht es im Regelfall relativ gut. Man kann es auch schön automatisieren mit Automator. Da muss man nicht irgendwie so eine eigene Welt von seltsamen Sachen lernen wie bei Adobe, sondern man kann halt irgendwie so Automator-Dings benutzen, was man vielleicht eher kann als was anderes. Also man kann ja Photoshop unglaublich toll auch automatisieren. Ja, kann man, aber das muss man alles lernen. Allerdings gibt es keine Funktion, um einen Pixel zu füllen, was ich ganz lustig finde. Okay. Sondern du musst eine Auswahl von einem mal einen Pixel machen und die dann füllen, was so langsam ist, dass du ungefähr dann. Ich habe mir mit Pixelmator zum Beispiel so automatisierte Workflows geschrieben für, mach mir das mal viereckig. Und zwar im Sinne von, füll den Rest quasi mit Schwarz oder mit Weiß auf und habe da so zwei Applikationen, auf die ich dann Bilder drauftrecken kann für die Podcast-Geschichte. Also ich schnell viereckige Bilder bekomme für Podcasts. Also quadratisch. Bilder. Ja, quadratisch, richtig, sorry. peinlich. Nee, quadratische Bilder bekomme. Und auch an sich muss ich sagen, Pixelmator ist so ein Ding, das gefällt mir mittlerweile. Und die 2.0 sieht halt auch so genau wie das aus, was ich haben will. Da kommen halt noch so ein paar Sachen wieder zu, wie Content Aware Fill und so Kram. Und die gibt's schon oder die gibt's noch nicht? Die ist angekündigt. Okay. Also das, was im App Store so abgegangen ist, war noch die alte Version. Genau, aber da, wenn du jetzt im App Store Pixelmator kaufst, dann ist das Upgrade auf die 2.0 umsonst. Okay. Also sollte man sich vielleicht mal ansehen. Was ich vorhin meinte mit dem Automatisieren Photoshop, gibt es ja nicht bloß das Automatisieren über diese Aktionen, sondern auch JavaScript. Sollte man mal reingucken, wenn man da ein bisschen spielen möchte, das ist ganz interessant. Ja. Die andere Alternative ist eben Acorn, die hat ein bisschen anderen UI-Ansatz, also alle sind schon irgendwie nah an dem Photoshop dran, ja, aber es ist trotzdem also mir lieberer UI-Ansatz von dem, also ein so ein Floating-Panel, mit dem man die ganzen Einstellungen macht. Hat nochmal ein großes Update bekommen, also dass auch Layer-Effekte zum Beispiel möglich sind, halt mit Core-Image-Filtern und nicht mit dem, was im Photoshop geht, also keinerlei Photoshop-Austausch. Also das kann man verreiben, aber man kann jetzt wenigstens auch schon mal einen Drop-Shader auf so einem Layer machen, was ja auch bei Pixelmator, glaube ich, noch nicht immer schon geht. Ja, ich glaub, und schon irgendwie so ein Standard-Geschichte ist, die man gerne mal haben will. Ja, also ich habe dadurch, dass ich viel mit amerikanischen Designern zusammenarbeite, die alle irgendwie Photoshop-Dateien machen, habe ich da in den sauren Apfel gebissen und inzwischen einfach Photoshop benutzt. Ich denke aber, dass man sowohl mit Pixelmator als auch mit Acorn relativ weit kommen würde, wenn man, also gerade für Webgedöns. Ja? Also für Webgedöns, also puh, da ist die Frage, wie gut man freistellen kann, vielleicht mal hier oder da und mal so ein paar Basissachen. Also, ja, vielleicht auch einfach die Trial-Version runterladen und gucken, welche UI man intuitiver findet. Ja, genau. Und ansonsten Alternative, also GIMP finde ich zum Beispiel ist für mich gar keine Alternative. Nee. Der kann zwar viel, aber der ist von der Bedienung her Höllenland. Also Seashore heißt es, oder? Gibt es Seashore noch? Ja, also da passiert halt nicht viel, wollte ich sagen zu dem Thema. Okay, also Seashore wäre so ein nativer Port gewesen für Mac, ja, oder? Ja, so, oder halt, so oder nee, ein bisschen Photoshop-esker. Backend mit Photoshop-eskem Coco Frontend. Okay, ja. Ja, aber kann man alles nicht wirklich empfehlen aus unserer Perspektive. Mal nee. Acorn angucken, mal Pixelmator angucken. Also Acorn und Pixelmator werden beide fleißig weiterentwickelt auch. Also da wird es im Zweifelsfall nur besser. Ja, ja. Fleißig so. Weiterentwickelt, gerade bei Pixelmator, würde ich ja hoffen, weil sie haben eben für Sommer versprochen, die 2.0 rauszubringen. Ja, es ist ja gerade super heiß. Es ist gerade super heiß und sie machen anscheinend auch was anderes gerade. Ja, genau. Gute Überleitung. Die Pixelmators haben ein Spiel für iOS rausgebracht. Ja. Ja, und zwar ein universelles Spiel mit dem Namen Flapcraft. Flapcraft, ja. Ich mache da mal ein bisschen an hier im Hintergrund. Genau. Was passiert in Flapcraft? Ja, also wenn man das aufmacht, dann sieht man so einen seltsamen Wikinger auf einer Holzrakete. Und da gibt es einen Story-Knopf. Das ist ja, Story ist halt das, was am Anfang so textuell gesagt wird. Ja. Also so viel Story ist es nicht, aber es ist zumindest von der Stimmung her, finde ich, ganz nett, dass das am Anfang kommt. Das ist so ein Screen mit Text, der vorgelesen wird. Ja, und was dann passiert ist, man ist ein Wikinger auf einem Holzpflock und man startet von so einer Schanze. Mhm. Und dann springt man los. Und dann kann man in der Luft mit dem iPad so nach vorne oder hinten beugen, um dann eben so die Fallrichtung festzulegen. Und dann muss man ein paar Aufgaben erfüllen. Also man muss ein bisschen weiter fliegen und ein bisschen höher fliegen, mal kurz unten die Büsche berühren, mal bis zum Loch Ness Monster kommen. Lauter so kleine, schicke Sachen. Und ist ein schöner Zeitvertreib. Also hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich bin schon nahezu durch. Das letzte Level, ich glaube, ich bin im letzten Level, so wie es sich anfühlt. Hm. Also es ist auch wirklich so in einer halben Stunde durch oder so. Also man braucht sich nicht zu viel versprechen. Es gibt, glaube ich, keinerlei Multiplayer oder Online-Listen. Ja, aber es gibt ja irgendwie so Easy, Normal und dann noch so drei andere Schwierigkeitsmodi, die ich noch nicht gesehen habe. Genau, und ich bin da gerade schon ganz hinten und okay, da irgendwie in so einer, in so einem schweren Level. Aber ist, ist hübsch gemacht, kostet irgendwie 2 Apple Store Einheiten, also in Euro sind es immer 1,50 oder 1,60, ich weiß gar nicht so genau. 1,70. Okay. Kann man spielen, ist mal eben schnell weggespielt und hat Spaß gemacht. Hat so ein bisschen denselben Effekt wie damals Yeti Sports, Pinguin, ja, Weitgedöns. Also wenn noch, ein Highscore irgendwo drin wäre, dann für wie komme ich am weitesten, wäre noch, wär noch schick. Aber es ist eher so eine Singleplayer Experience. Ja, wo man immer die unterschiedlichen Aufgaben kriegt und die Aufgaben sind alle recht spaßig und auch relativ okay erreichbar. Wenn man lange am Stück dran bleibt, kann man sich auch Erweiterungen kaufen für seinen Pfahl, also irgendwie Flügel und Raketen und eine glitschigere Rampe, steilere Rampe, Tacho, so Zeug. Kann sich davon. Pimp my Flock. Ja, also ich finde es okay, dass die das gemacht haben. Ich bin aber auch kein Pixelmeter-Nutzer und ich finde es eher sympathisch, dass sie halt auch so mehrere Dinge machen. Ja, ja, ja? Natürlich. Also ich beschwöre mich auch gar nicht, aber ich hätte trotzdem gerne auch Pixelmeter 2 bald. Auf Android, oder? Auf Android. Nun ja, kommen wir noch zu einem Konsum-Tipp, einem weiteren. Ja. Wir waren ja auf dem Camp vor geraumer Zeit und ich hatte da mein Kurbelradio dabei und die hat ja auch so angetan, dass du dir da auch eins gekauft hast. Eins? Also eins, Dominik hat sich in letzter Woche ungefähr 4 Solarkurbelgeräte geholt. Ja, er hat sich voll ausgerüstet für die Zombokalypse. Man hört auch, er kurbelt gerade. Im Moment kurbelt er gerade mit dem E-Ton E160, glaube ich, ist das? Das ist, glaube ich, auch der Gewinner. FR 160. Es ist nicht wirklich so der Gewinner, also der Gewinner von den... Das Problem ist, es gibt keinen klaren Gewinner. Aber das war schon das einzige iPhone-Ding. Produkt, das war das iPhone-Ding. Also der E-Ton fand ich spannend, weil da kann man per USB ein Handy anschließen, sei es iPhone, sei es irgendwie Nokia, sonst irgendwas. Und sich das gesund kurbeln. Dann kann man auf die Einstellung Cellphone laden stellen und dann kann man kurbeln. Ja, und dann kann man so... Halbe Stunde und... Naja, also man kann relativ lange kurbeln und es lädt dann auch, wenn man konstant kurbelt. Also es ist nur während des Kurbelns. Und dann geht das Handy halt mal für ein paar Minuten. Ja, sobald es mal genug Saft hat. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, aber es ist in der Praxis eher ein bisschen zu anstrengend. Ich habe das mal gemacht mit dem iPhone erste Generation und ich habe so, ich glaube echt nach einer halben Stunde war das genug geladen, dass es wirklich jetzt dann so 2-3 Minuten an war. Ja, ja, ja, bevor man gar nichts hat. Ja. Weißt ja, wenn irgendwie die Zombies kommen, dann will man ja auch mit seinem iPhone surfen und kurz mal twittern, dass jetzt die Zombies kommen. Ja. Also was das E-Ton interessant macht an sich ist, es ist halt ein Radio, vielleicht wenn wir auch Radio hören, das hält dann relativ lange, wenn man kurbelt. Es hat auch vorne eine Lampe, so LED-Lampe und es hat auch eine Solarzelle oben, wo es dann, ich weiß nicht genau, wie lange in der Sonne stehen muss, aber das hilft dann auch schon mal. Genau, da kann man das Radio mit betreiben und die Lampe in der Hauptsache halt auch. Genau, also das ist eine ganz nette Kombination. Hat leider keinen Lautsprecher, also einen Eingang für einen Lautsprecher, dass man den mit benutzen kann, oder? Ach, du meinst, dass man den als Lautsprecher benutzen kann? Genau, wobei ich sehe hier gerade so eine Klinke. Aber ist das zum Kopfhörer anschließen? Ach, das ist andersrum, genau. Ja, ja. Ah, ja, so ein Kopfhörer. Radio halt, weißt du? Genau. Das war so die eine Geschichte. Finde ich okay, leider zum Aufladen zu nervig. Also ich hätte mir gewünscht, dass man wirklich die interne Batterie laden kann und dann halt das wie ein externes Battery-Pack benutzen kann, wo man keine Sonne braucht unbedingt, aber halt auch eine Sonne hat, also eine Solarzelle hat. Aber als solches geht das nicht. Genau. Aber es lädt Telefone, wenn es unbedingt sein muss und man selber Ausdauer hat. Also ich finde es fantastisch, mir ist es schon 3-4 Mal in meiner Geschichte mit dem iPhone passiert. Da war einfach nichts. Also es gab keine Steckdosen im Umkreis von 8 Milliarden Kilometern. Und ich hätte das gerne gehabt. Das Blöde ist, ich weiß, ich hätte es nicht mitgenommen in der Situation. Ja, also es ist auch ein bisschen groß. Also es könnte noch kompakter sein. Aber der beruhigende Gedanke ist das, was zählt. Ja, was ich dann noch dazu gekauft habe, war eben so eine billigere Variante noch, so ein kleines, auch Radio, nur Aber das hat auch eine Box, also Aktivbox als Verstärker. Okay. Da kann man praktisch das Telefon anschließen, um einfach Musik zu hören in ein bisschen lauter. Mhm. Wohlgemerkt in lauter, nicht wirklich in besser. Also die Box ist ähnlich scheiße wie die von dem hier, aber darum geht es ja bei den Radios meistens auch nicht. Trotzdem für Podcasts vielleicht ist es ganz okay, wenn du ein bisschen mehr Power hast auch und eben auch per Kurbel dann dafür sorgen kannst, dass dein Radio funktioniert und dieser Verstärker funktioniert. Ist jetzt aber auch keine wirkliche Empfehlung. Die eigentliche Empfehlung ist von Lunatech und das ist eine reine Lampe. Ja, das ist so ein bisschen, sieht so aus wie Alu oder sowas in die Richtung Metall. Ja. Metalllampe mit einer ordentlichen Kurbel und auch einer guten Leuchtkraft. Also da kannst du wirklich. Also ich habe da vielleicht, was weiß ich, insgesamt 2 Minuten oder so gekurbelt, wenn überhaupt. Und ich habe die so einen Abend am See so als Lampe einfach leuchten lassen mit einer Plastiktüte drüber, so ein bisschen angenehmes Licht, weil das Licht alleine ist ja nicht so angenehm. Mhm. Und hat einfach komplett gehalten, weil die LEDs im Verhältnis zu dem, was du mit Kurbeln wohl machen kannst, echt nicht viel verbrauchen. Also die finde ich so vom Kosten-Nutzen-Faktor echt gut. Und gerade so Taschenlampen, da ist Batterie irgendwie doof, weil da ist meistens die Batterie dann nicht geladen oder da will man nicht, dass das Licht ausgeht irgendwann mal. Ja, und die einfach mal ins Auto oder irgendwo rein, die finde ich echt super, die kann ich empfehlen. Ja. Ja. Onkel Dominik testet Kurbellampen. Ja, drauf gekommen bin ich eigentlich, weil du mir deine Schüttellampe geliehen hast im Camp. Und die finde ich vom Konzept her eigentlich auch noch ganz nett. Die hat ein bisschen das Problem, dass es nicht, es hält nicht besonders lange, finde ich. Aber es ist wirklich so, du hast halt so eine Taschenlampe, normale Taschenlampeform und die schüttelst du auf und ab und da ist innen auch so ein Magnet und ja, das ist eine Spule und ein Magnet, der auf einer quasi auf einer Schiene langläuft durch die Spule. Durch Schütteln erzeugt man eben induktiv dann eine Spannung und damit lädt man einen Kondensator, der dann so ein bisschen Licht macht über LEDs. Fand ich da auch gut. Deine Marke habe ich da irgendwie nicht besonders, also diese Dinge habe ich nicht so gefunden. Gekauft, keine Ahnung. Auf Amazon waren die alle irgendwie schlecht bewertet, weil die so funselig waren oder wie auch immer. Ich habe auch deine nicht lang benutzt, aber für eben mal schnell Licht war sie auch super. Ja, und die waren halt ein bisschen leichter dann, weil das Ding, das ich da empfohlen habe, ist relativ schwer. Ja. Aber wie gesagt, hält auch lang. Genau, für die Zombie-Kalypse von Martin angeregt, Kurbelgeräte. Sehr schön. Wenn jemand einen iPhone-Akku kennt, der eine gute Kurbel hat und so funktioniert, ja, dem würde ich sofort shoppen. Ja, oder so. Solar auch, wenn der halbwegs okay ist. Ein Solar, ja, Solar könnte auch Solio, noch haben, aber die... Mein Solio funktioniert ja auch halbwegs okay. Der Solio ist die du so auffächerst. Ja. Okay. Aber ich meine, gerade so für den Akku laden mit der Kurbel wäre wirklich okay, mal eine halbe Stunde einfach mal kurbeln und dann ein bisschen länger Saft haben wirklich für so ein Telefon. Also ich brauche gar kein Radio drin, ich brauche auch in dem Ding keine Lampe. Das kann wirklich nur ein Akku sein für Handyladen. Also gesucht ist ein Kurbelakku. Ja. Ja. Ihr könnt auch einen herstellen und verkaufen. Genau. Ihr könnt ein Kickstarter-Projekt starten. Naja, egal. Oder das war ja noch ein anderes Thema, aber nicht heute. Ja, ja, wir sind eh schon eigentlich über der Zeit, aber ich wollte noch kurz was zu der Gamescom sagen. Und, die ganze Gamescom war irgendwie nicht aufgetreten hier. Naja. Ja, und eigentlich aber auch zu dem, was ich jetzt gerade spiele, eben, weil man mir auf der Gamescom immer gesagt hat, du spielst ja nichts Aktuelles. Ja. Und irgendwie kommen zu so Recht. Richtige Spiele auch in letzter Zeit ein bisschen zu kurz bei den Fanboys, deswegen müssen wir da Abhilfe schaffen, auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt überziehen. Einerseits zur Gamescom kann ich sagen, hört euch doch einfach an, was ich bei Trackback gesagt habe zu Gamescom. Ja. Das wird hier ein Meta-Podcast, wir empfehlen nur noch andere Podcasts. Wir empfehlen nur noch unsere Gastauftritte bei anderen Podcasts mittlerweile. Nee, aber war wie immer ganz lustig und total wahnsinnig. Irgendwie, es war so viel Antragen, dass sie irgendwie stellenweise das Ding ganz zugemacht haben und man irgendwie nur noch mit Tricks reinkam. Und an sich war es halt laut und überlaufen und also ich wäre jetzt niemand, der da wegen den Ständen hingeht tatsächlich, weil da steht man dann irgendwie stundenweise an, um mal 5 Minuten zu spielen. Ist jetzt nichts meine, aber so an sich mal den Wahnsinn sehen und dann halt auch die Leute treffen, die da rumhängen, die man so kennt und die man dann auch da kennenlernt, dafür lohnt sich's halt im Zweifel. Ja, aber kommen wir zu, Martin hat mal wieder was gespielt, was nicht irgendwie 20 Jahre alt ist, TM, nämlich Deus Ex. Okay, Deus Ex, ich verfolge die aktuelle Spieleszene nicht. Naja, also das hättest du jetzt auch kennen können, wenn du die aktuelle Spieleszene nicht verfolgst, weil es ist ja, Deus Ex an sich gibt es ja schon länger. Okay. Da gab es irgendwie das gab es sogar mal für den Mac auch. Das kam erst für den PC damals und dann wurde es für den Mac portiert. In der ersten Fassung, das war glaube ich 93 oder so. Und dann gab es eine Fortsetzung für die Xbox und für den PC und jetzt gibt es die Fortsetzung von der Fortsetzung quasi, die heißt Deus Ex Human Revolution. Okay. In Deus Ex geht es so ein bisschen um Transhumanismus, Cyberpunk, Gedöns, also so Menschen, die sich mit Augmentations, heißt das ja so schön, also die sich irgendwie einen neuen Arm basteln lassen oder einen Hirntransplantat, das mit dem sie besser denken können oder Sachen, Dinge, mit denen sie unsichtbar sein können und so Kram. In welchem Genre befinden wir uns denn? Wir befinden uns in einem, schwierig zu sagen, weil gerade bei Human Revolution sagen die Entwickler so, wir haben hier so vier Säulen vom Gameplay und ihr dürft quasi entscheiden, wie ihr dieses Spiel spielt. Ja? Also ihr könnt das entweder Stealth spielen, ihr könnt das Social spielen, ihr könnt das irgendwie als Shooter spielen und das vierte habe ich jetzt gerade verpeilt. Muss ich mal kurz nachschlagen. Aber an sich ist es, also ich spiele es als Stealth-Schleichding mit ab und zu mal ein bisschen Schießen. Und das ist dann Hacking ist die vierte Säule. Ist es dann Ego-Perspektive oder ist es Third Party hinter dir? Ja, so beides eigentlich. Okay. Ist das so ein bisschen Metal Gear, so, okay. um einen plakativen Vergleich zu ziehen. Wenn du läufst, siehst du allerdings jetzt nicht so hinter dir über der Schulter die Kamera, sondern aus First-Person-Perspektive. Mhm. Wenn du halt gerade in Deckung bist und halt irgendwie dich gerade wo wegduckst und guckst, wo sind die anderen, dann siehst du das so aus der Third-Person-Perspektive quasi. Okay, und dann längeres Story-getriebenes Spiel. Ja, also Story-getriebenes Spiel definitiv. Man ist halt irgendwie Adam Jensen und am Anfang passiert gleich irgendwas Böses natürlich und dann ist man erstmal damit beschäftigt, aufzudecken, was da passiert ist und wer da schuld ist und da die Terroristen zu finden und zu fangen und zu recherchieren, wer jetzt da schuld, wer da die Fäden im Hintergrund zieht. Man ist da halt auch viel damit beschäftigt, Fabrikhalle A zu infiltrieren, ohne dass die Wachen merken, dass man da jetzt durchläuft, um da eine Antenne auszumachen, die irgendwie ein Störsignal sendet und so Kram. Also schon so diese klassischen Ein-Mann-Covered-Action Stealth-Gedöns-Dinger. Aber halt eben mit dem Rollenspiel-Aspekt von, du kannst Augmentation dir quasi kaufen und durch Experience erspielen, mit denen du halt dann in Richtung skillen kannst, um das eine oder das andere eben zu betonen. Ja, also du kannst entweder deine Stealth-Fähigkeiten skillen oder eben deine Kampffähigkeiten. Hat es einen wesentlichen Unterschied zu normalen Rollenspiel-Skill-Erweiterung? Also zum Beispiel irgendwie Alpha-Protokoll oder sowas, wo du ja auch irgendwie dann genauer schießt und was auch immer. Also du levelst halt, oder? Also schon so ein Rollenspiel-Leveln. Ja, es ist im Prinzip schon auch nochmal was anderes, weil du kaufst dir halt auch neue Fähigkeiten mal dazu. Also du kannst am Anfang, kannst du dich jetzt zum Beispiel nicht cloaken. Und wenn du dich cloaken willst, dann musst du dir diese Fähigkeit erstmal freischalten. Ja. Und das kostet halt dann auch erstmal so zwei dieser Praxispunkte, die man halt nicht dauernd bekommt. Mhm. Und ist dann schon so ein Skilltree, den man extra aufmachen muss. Okay. Genauso irgendwie, was fällt mir noch ein, irgendwie Hackfähigkeiten. Wenn man jetzt irgendwie guter Hacker sein will, dann muss man da auch einen Skilltree eben neu freischalten. Und so muss man sich dann entscheiden, bin ich jetzt eher so der schleicht, bin ich eher der schießt oder bin ich eher der die Sicherheitskameras ausschaltet, weil er sich da reinhackt und dann da vorbeigeht. Okay. Und warum sollte das Marcel jetzt spielen, sofort? Ja, der Marcel spielt doch eh nichts. Das stimmt nicht. Ich habe jetzt Portal gespielt, Portal 2 und Minecraft letzte Woche und habe mir Braid runtergeladen. Und naja, holen wir jetzt einfach die Klassiker. Okay, aber an sich finde ich es spielenswert, weil es ist so, es ist ein sehr guter Titel. Die Story finde ich interessant, also gerade so dieses Spannungsfeld Cyberpunk, Transhumanismus, Gedöns, Blade Runner-esque macht mir so als Setting Spaß. Die Story, ich habe jetzt bis ein paar Stunden gespielt, bin so wahrscheinlich bei der Hälfte ungefähr. Habe gerade so den ersten Bossfight hinter mir. Und es macht mir Spaß, die Story ist interessant und es ist halt so auch ein Charakter, also so ein, was ist das deutsche Wort für Charakter getrieben? Ja, also Character driven? Ja, genau. Also it's a character driven game, you know. Und also es macht mir Spaß. Also ich habe natürlich auch Kritikpunkte an dem Ding, nämlich dass so die Emotionen eben in diesen Cutscene-Zwischensequenzen und auch so in Spielegrafik halt nach wie vor ein bisschen hölzern wirken. Ja, ich habe da immer noch, bilde mir immer noch ein, in Half-Life 2 wäre das schon besser gegangen. Ja, und nee. Dachte doch. Ich habe Half-Life so schlecht. Also ich habe Half-Life 2 ja schon angeguckt, aber so das Gefühl hatte ich nicht, dass das gut war. Also, aber Gesichter sind mir immer noch zu hölzern. Also okay. Gerade in aktuellen Spielen müsste da mehr gehen. Da war jetzt auch gerade L.A. Noir so das Gegenbeispiel dazu. Und da ist es besser? Und in L.A. Noir ist es besser, okay. Ja. Da haben sie ja auch eben viel Wert drauf gelegt, dass es da besser aussieht. In Heavy Rain zum Beispiel ja auch. Ja, Heavy Rain ist auch okay. Ja, also Heavy Rain ist so für mich ein bisschen Pseudo, so ein bisschen aber sein mindestens. Ja. Okay. Und in Deus Ex ist es mir ein bisschen zu hölzern eigentlich. Okay. Ja, aber so an sich muss ich sagen, gutes Spiel und auch einer der Top-Titel jetzt gerade zur Zeit. Und sollte man spielen, wenn man sich so ein bisschen für das Genre gerade was... Wenn man Metal Gear nicht spielen kann, weil man eine Xbox hat zum Beispiel, dann will man Deus Ex spielen. Ich habe Metal Gear noch nicht gespielt. Deus Ex, gibt es nur für die Xbox? Nee, Xbox und PC. Xbox und PC sogar, echt? Ja. Nur für die PlayStation nicht? Nö. Tja. So ist das. Doch, PlayStation auch. Ah. Erzähl Unsinn. Ja, so. Also, Cross-Plattform. Kauf, wo du willst. Du hast es gespielt auf der Xbox. Nur so als. Ja. Kommt jetzt gerade raus. So. Ja. Will man spielen, finde ich. Jo. Cyberpunk Action RPG. Ja, klingt ja ganz interessant. Ich habe gerade im Moment nicht genug Zeit, um ein Action RPG durchzuspielen. Das ist so, ich weiß genau so, ein Zeitloch. Es geht. Also wenn man nicht die ganzen Side-Missions machen will, sondern nur so durch die Story durch, dann ist man, glaube ich, so in 8 Stunden oder so. Echt? Sowas? Oh, das ist eigentlich nett. Ja. Also wenn man sich nicht so anstellt. Das finde ich ja positiv eigentlich. Ja, ich auch. Also die 30-Stunden-Grenze ist mir eher too much. Ja, das habe ich auch gemerkt. Also ich mag echt Spiele, die ich jetzt auch in Portionchen spielen kann. Das kommt noch dazu, aber selbst also bei einem, ja, und bei, kurz, bei einer Story. Mit Story halt kurz. Also bei Story ist für mich echt die Hölle, wenn das wirklich so 50 Stunden Content ist oder sowas, wie es bei wie hieß denn dieses eine Rollenspiel auf der Xbox, das ich nicht fertig gespielt habe, das von Microsoft selber, glaube ich. Völlig, nee, also, das meinst du jetzt nicht. Nee, Fallout. Ah, nee, es hat irgendwie so Final Fantasy-eske. Ach, das mit den Ringen. Und dem Schlafen und dem und so Träumen und die Gedichte. Und das war super, aber es war einfach zu lange. Da habe ich einfach nicht mehr fertig gespielt. Ich habe die letzten 2 DVDs einfach nicht angefasst und gespielt, weil geht nicht, will ich nicht. Will ich auch nicht so einen großen Story-Batzen haben. Ich will so einen kleineren Story-Batzen. Ja, weil auch wenn ich den immer länger verteile, dann habe ich die Verbindung nicht. Ich will die komplette Story in meinem Kopf haben können, während ich das durchspiele. Und ich will dafür nicht eine Woche Urlaub irgendwie mir nehmen müssen. Tja. Ja, aber das sind so die Spieler von heute. Ja. Ja, aber wir haben jetzt mal wieder so über aktuelle Spiele gesprochen. Das ist ja auch schon mal was wert. Können dann jetzt auch so langsam getaner Dinge zum Ende kommen. Ja. Ja, wir sehen uns im Herbst wieder. Oh, ich habe einen Wetterwitz gemacht, das tut mir leid. Also nächste Woche meinst du im Herbst? Ja, wir hatten ja jetzt eine Woche. Sommer. Ja, ich hatte jetzt eine Erkältung und deswegen war Sommer und jetzt bin ich wieder gesund, jetzt wird wahrscheinlich wieder Herbst. Ja. Ja. Ja. Nun ja. Mit einem Rausschmeißer, den wir alle nicht kennen, wieder würden doch, wir uns. Ich hatte, glaube ich, schon einen ausgesucht, habe ich wieder vergessen. Ach ja, ich habe einen ausgesucht und das passt thematisch zum einem der ersten Themen der Sendung. Vielleicht bin ich auch dann ganz froh, jetzt, dass ich selber. Nee, es ist diesmal gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Goodie. Ciao, ciao. Servus. Tschüss. Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo.